Es geht! Es geht! Ein Boss! Ein Haus! Ein Rudel! Wir kommen nicht um, ruck, ruck, ruck, ruck, punkt um. Wir kommen nicht um, wir kommen nicht um, ruck, ruck, ruck, ruck, punkt um. Was scheren uns Fallen? Was schert uns die Katze? Wir fürchten nicht Krallen. Wir fürchten nicht die Katze. Mächtig und mutig, das ist unsere Art. Die sich um den starken Wiebel schart. Die sich um den starken Wiebel schart. Wir kommen nicht um, wir kommen nicht um, ruck, ruck, ruck, punkt um. Wir kommen nicht um, wir kommen nicht um, ruck, ruck, ruck, punkt um. Wir kommen nicht um, wir kommen nicht um, ruck, ruck, ruck, punkt um. Wir kommen nicht um, wir kommen nicht um, ruck, ruck, punkt um. Was Meeren und Fallen? Was schert uns die Katze? Wir fürchten nicht Krallen. Wir fürchten nicht die Katze. Mächtig und mutig, das ist unsere Art. Die sich um den starken Wiebel schart. Die sich um den starken Wiebel schart. Wir kommen nicht um, wir kommen nicht um, ruck, ruck, ruck, punkt um. Wir kommen nicht um, wir kommen nicht um, ruck, ruck, ruck, punkt um. Wir kommen nicht um, wir kommen nicht um, ruck, ruck, ruck, punkt um. Wir kommen nicht um, wir kommen nicht um, ruck, ruck, ruck, punkt um. Wir kommen nicht um, wir kommen nicht um, ruck, ruck, ruck, punkt um. Wir kommen nicht um, wir kommen nicht um, ruck, ruck, ruck, punkt um. Wir kommen nicht um, wir kommen nicht um, ruck, ruck, punkt um. Ruck, ruck, punkt um. Während die anderen sangen, schlich Lilli Maus bedrückt in die Bibliothek zurück. Hab ich einen Hunger, nirgendwo was zum Essen. Ohne Karle Maus oder Mäuse Friederike oder Philipp Maus wäre ich schon längst verhungert. Vielleicht etwas zum Knabbern unterm Schreibtisch. Nichts. Ach ja, ist das langweilig. Immer alleine. Was ist das denn? Ein Buch. Lauter Bilder. Ein Bilderbuch. Mit Zeichen in den Bildern. Ochse, Osterei, Ofen, Uhr, Umhang, Ameise, Amsel. Merkwürdig. Lilli Maus sprach die Wörter laut und schnell, leise und langsam. Endlich, 13 Nächte später, fiel ihr etwas auf. Ofen, Osterei, Opa. Mein Gott, die Wörter fangen ja überall gleich an, mit einem O. Das muss das Zeichen sein, was in das Bild gedruckt ist. Ameise, Aprikose, Akrobat. Lilli Maus war im Begriff, lesen zu lernen. Eines Nachts war es soweit. Sie konnte lesen. Ihre Traurigkeit verflog. Wörter konnte sie lesen. Ganze Sätze. Und dann hatte sie ihr erstes Buch in einer einzigen Nacht durchgelesen. Voller Stolz flüsterte sie ihrer Freundin Mäuse-Friederike ins Ohr. Stell dir vor, ich kann lesen. Was ist das denn, lesen? Lesen, das ist wie Fliegen. Aus der Küchentür hinaus, hoch über die Bäume im Garten. Da kannst du ja zu den Würsten und den Schinken im Himmel fliegen. Nein, nicht so. Lesen, das ist wie Segeln im Bach hinter unserem Garten. Und weiter, immer weiter in reißende Ströme und... Du segelst, Lilli Maus, mit einem richtigen Segelboot? Nein, weißt du, du findest in jeder Geschichte ein Stück von dir selbst. Lilli Maus, du bist nicht übergeschnappt oder krank? Wohin fliegst du denn oder segelst du? In der Bibliothek, Friederike, da ist es wie in einer Schatzhöhle mit 1000 verschlossenen Schatztruhen und ich habe den Schlüssel dazu. Mit Gänseschmalz drin? Und Quittengelee? 100 süße Honigkuchen? Nein, Freundin, 1000 Bücher und in jedem Buch Geschichten, ganz viele Geschichten. Schlafen die Geschichten in den Büchern, Lilli Maus? Jo, so ähnlich. Dann kommt einer, der liest und weckt sie auf. Das ist doch genau wie bei Dornröschen. Die wurde auch erst wieder lebendig, als der Prinz sie wach geküsst hat. Ach ja, fliegen, segeln, wach küssen. Sag mal, Kannst du wirklich alle Geschichten wecken, die in den Büchern schlafen? Alle. Jetzt aber schnell. Schon 7. Ab ins Loch und hüte gut mein Geheimnis. Inzwischen war es Herbst geworden. Die ersten kalten Herbststürme warfen bereits einen weißen Mantel aus Raureif über den Garten.